Ich bin der Spur Anne Franks nachgegangen. Sie führt von Deutschland nach Deutschland. Denn es gab keinen Ausweg. Es ist eine zarte Fährte auf Schulwegen und Traumwegen, auf dem Fluchtweg, auf der Schwelle zu ihrem Versteck und auf der Straße zum Tode am Ende, verwischt von Zeit und Vergessen, und ich forschte auf meiner Suche nach 76 Menschen, von denen ich wusste, dass sie Anne Frank gekannt und ein Stück weit begleitet oder ähnliche Wege gehabt oder den ihren gekreuzt hatten, es ahnend oder nicht. Die meisten von ihnen sind in Annes Tagebuch genannt oder erwähnt. Ich habe nur 42 von diesen 76 Menschen gefunden. 18 sind gestorben, von ihnen wieder hatten nur 7 einen natürlichen Tod. Die anderen sind verschollen oder haben Europa verlassen. Aber 42 Menschen haben mir gesagt oder aufgeschrieben, was sie von Anne Frank wissen. Da gibt es Spuren, Spuren, kleine Geschichten, Erinnerungen wie Wunden. Wir berufen mehr als den Schatten ihrer Person allein, wenn wir den Namen Anne Frank heute aussprechen. Wir beschwören zugleich eine Legende. Anne Frank wird in diesem Bericht, der sich aus den Aussagen meiner 42 Zeugen zusammensetzt, eine zarte, ungefähre Rolle spielen, verglichen mit der Anne Frank aus dem Tagebuch, mit der Anne, wie sie Abend für Abend irgendwo in der Welt über die Bühne geht, vom Leben befangen, umstellt von den ärmlichen Kulissen ihres Verstecks, mit einem anderen Gesicht in jedem Theater, aber überall mit der gleichen unausweichlichen Kraft heimzusuchen. Hier wird von einem Kinde die Rede sein, wie es unzählige gibt. Von einem Kinde, wie sie zu Hunderttausenden umgebracht worden sind. Anne Frank war kein Wunderkind. Sie hat Tagebuch geführt. Und sie hat sich gewünscht, ihren Tod zu überleben. Das ist ein Ruf der halben Zuversicht, wie ihn der Himmel alle Tage hört. Hätte Anne die Legende geahnt, vorhersehen können, dass sie wirklich überleben würde, viel wirklicher, als sie je lebte, sie wäre im Herzen erschrocken. Ehe ich auf die Suche nach den Spuren Anne Franks ging, habe ich ihren Vater gesprochen. Otto Frank ist ein schlanker, hochgewachsener Mann. Er hat die Verfolgungen überlebt, aber es macht ihm Mühe und Schmerzen, davon zu sprechen. Denn er hat mehr verloren, als mit dem bloßen Leben und Überleben zu gewinnen ist. Otto Frank stammt aus einer alten, deutsch-jüdischen Familie und ist in Frankfurt geboren. Im Ersten Weltkrieg war er Soldat im Westen. Er hat die große Panzerschlacht von Cambrai miterlebt. Er wurde im Felde zum Leutnant befördert. Nach dem Kriege ließ er sich in Frankfurt als Kaufmann nieder und heiratete die junge Edith Holländer aus Aachen. Sie bekamen 2 Kinder, Margot und Anne. Anne ist 1929 geboren. Otto Frank hat mir gegenüber sein Verhältnis zu Deutschland oder uns Deutschen mit keinem Wort berührt, und ich glaube nicht, dass er sich oder mich etwa schonen wollte, indem er schwieg. Vielmehr gibt es da gar nichts zu erklären. Er ist als Jude und Deutscher geboren, und solange es ehrenvoll und ihm möglich war, ein Deutscher zu sein, fühlte er sich als ein Deutscher. Er sagte: Ich kann mich nicht entsinnen, in meiner Jugend einem Antisemiten begegnet zu sein. Auch nicht im Kriege. Allerdings war mein Kompaniechef ein demokratischer Mann, bei dem es auch keine Offiziersmesse oder Offiziersburschen gab. Ich habe mich später als Leutnant bemüht, es ihm nachzutun. Ich entsinne mich nur einer Gelegenheit, bei der ich einen Deutschen im Geiste vor mir stramm stehen sah. Das geschah freilich erst im Jahre 1944. Und dieser Deutsche lieferte ihn eine Stunde später bei der Gestapo ab. Franks haben Deutschland 1933 verlassen, als die nationalsozialistische Regierung anordnete, dass jüdische und nichtjüdische Kinder nicht mehr zusammen zur Schule gehen dürften, und so fing es ja an. Franks ging nach Amsterdam, wo Otto Frank sich unter schwierigen Verhältnissen eine neue Existenz schuf, eine kleine Lebensmittelfabrik, die Travis AG, von der Anne in ihrem Tagebuch berichtet hat. Ich kann Ihnen heute Abend, meine Damen und Herren, nicht alle Aussagen meiner 42 Zeugen vorlegen, bei weitem nicht. Die Zeit ist zu kurz. Sie erlauben mir bitte zu überspringen, was mir Frankfurter und Amsterdamer Freunde der Franks über Annes Kindheit und Jugend erzählt haben, die Erinnerungen ihrer Lehrer, Nachbarn und überlebenden Freundinnen. Es sind hübsche, helle, von nichts, von keinem Schicksal beschattete Geschichten, die sie erzählen. Sie brechen jäh ab, als nach dem Einmarsch der deutschen Armee in den Niederlanden Franks spurlos verschwanden, wie die Freunde sagten. Sie glaubten damals, es sei den Franks gelungen, in die Schweiz zu entkommen. Dass sie sich in Wahrheit mitten in Amsterdam verborgen hielten, in einem alten Hinterhaus an der Prinzengracht, wussten nur ganz wenige. 25 Monate lang hielten sich Franks versteckt, und in dieser Zeit schrieb Anne ihr Tagebuch, diese unzähligen Tagebuchbriefe an eine erträumte, erdichtete Freundin Kitty, die im Blauen wohnte. Stell dir vor, Kitty, wie interessant es wäre, wenn ich einen Roman vom Hinterhaus veröffentlichen würde. Wird es nicht Jahre nach dem Krieg, vielleicht nach 10 Jahren, unglaublich erscheinen, wenn wir erzählen, wie wir Juden hier gelebt, gesprochen, gegessen haben? Die 10 Jahre sind längst um. Hat Anne recht behalten? Ist es so unglaublich, was sie uns erzählte? Oder ist es nicht unglaublicher, dass wir von einem Kinde erst wieder lernen mussten, wie Menschen leben, sprechen, essen, wie ein Mensch ist, wie ein Mensch wird, und dass sie das Kind umbrachten, während wir lebten und sprachen und aßen, das Kind und 6 von den 7 Menschen dazu, die mit ihm zusammen versteckt gewesen waren, und dazu noch 6 Millionen andere, und wir wussten es, aber schwiegen dazu, oder wussten es, aber glaubten nicht, was wir wussten. Und jetzt leben und essen und sprechen wir weiter. Anne hat in ihrem Tagebuch geschrieben: Unser Versteck ist im Geschäftshaus von Vater. Vater hatte nie sehr viel Personal. Herrn Krahler, Herrn Kuppers, Miep und Elli Vossen. Die 23-Jährige ist eine Typistin. Sie wissen, dass wir kommen. Herr Krahler, der mit Herrn Kuppers zusammen nach dem Ausscheiden Otto Franks die Geschäftsführung der Travis übernahm, lebt heute in Kanada. Er hat mir geschrieben. Aber Miep und Elli und Herrn Kuppers habe ich gesprochen. Ich gestehe offen, dass mir seltsam zumute war, ihnen gegenüber zu sitzen. Ich kannte sie ja von Anne Franks Tagebuch und von der Bühne her. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es in jeder Epoche gibt, die das merkwürdige Schicksal haben, sich selbst auf der Bühne zuschauen zu können, aber es sind sicherlich nicht mehr als ein paar Dutzend. Und hier waren 3 davon, Elli und Miep, die in der Bühnenfassung des Tagebuchs zur Person der Miep zusammengefasst sind, und Kuppers, der mit Herrn Krahler verschmolzen ist. Miep ist eine kleine, intelligente, noch immer jugendliche Frau. Elli jetzt eine junge, holländische Mutter, wie die alten niederländischen Maler sie gemalt haben. Herr Kuppers ein weißhaariger Mann. Er ist kein Mann vom Schlage der Kühnen, viel eher ein Bürotyp. Aber er war kühn, kühn aus Ordnungssinn. Er sagte mir: Ich kannte Herrn Frank seit 1923. 1933 trat ich in seine neue Amsterdamer Firma ein. Und 1941 übernahm ich an seiner Stelle die Geschäftsleitung. Andernfalls wäre die Travis als jüdisches Unternehmen beschlagnahmt worden. Und als im Jahre darauf die Razzien in Amsterdam begannen, sagte ich zu Herrn Frank und Herrn Van Daan, der in der gleichen Gefahr war: Es wird nun Zeit, sich nach einem Versteck umzuschauen. Ich schlug Ihnen das Hinterhaus unseres Geschäftshauses vor. Es war nur gelegentlich als Laboratorium, Aktenarchiv benutzt worden. Herrn Frank und Herrn Van Daan leuchtete der Vorschlag ein. Unter großen Schwierigkeiten, es war ja für Juden verboten, umzuziehen oder Hausrat auf der Straße zu transportieren, schafften wir einige Möbelstücke ins Hinterhaus. Miep sagte dazu: Herr Frank hat sich gefügt. Er legte den Judenstern an, als es befohlen wurde. Er schied aus der Firma aus. Er schwieg. Er hat nie seine Gefühle gezeigt. Es war seine Art, alle Kämpfe mit sich allein abzumachen. Eine sehr preußische Art eigentlich. Und plötzlich eines Sonnabends rief mich Herr Frank an. Es war eine Postkarte angekommen mit der Aufforderung, dass sich Margot am Montag bei der Zentralstelle für jüdische Auswanderung zu melden hatte. Wir wussten, was wir davon zu halten hatten. Wohin hätte sie denn auswandern können? In die Nordsee? Oder nach Deutschland? Wir wussten, dass die Zentralstelle der SS unterstand. Da sagten wir uns, jetzt hat es keinen Zweck mehr zu warten. Das Haus in der Prinzenkracht 263 in Amsterdam ist ein schmales, altes Klinkerhaus, wie sie zu Tausenden in der Amsterdamer Altstadt stehen. Ich bin in diesem Haus gewesen. Das Ganze ist ein Labyrinth von schmalen Treppen, Korridoren, Bürozimmern und Magazinen. Alles steht jetzt leer, seit vielen Jahren. Aber damals... Vom langen Korridor im ersten Stock führt eine Holztreppe nach oben auf einen Vorplatz. Die rechte Tür führt zum Hinterhaus. Kein Mensch könnte vermuten... Das Bücherregal, mit dem man diese Tür getarnt hatte, ist heute abgerissen. Nur die Scharniere hängen verbogen an der Tür. Ich bin hinaufgegangen ins Hinterhaus. Ich fand einige kleine Zimmer und Verschläge. Es roch nach Mäusen darin, nach 10 Jahren Stille und Verfall. Ich habe nur 2 Spuren von Anne Frank gefunden. Gleich neben der Tür zu Annes winzigen Zimmer ist ein Bleistiftstrich auf der zerfetzten Tapete zu sehen. Daneben steht A42. Herr Frank hat im Dezember 1942 Anne hier gemessen. Sie war damals, 2 Jahre vor ihrem Tode, 1,55 Meter groß. Die andere Spur, an der Stelle, wo Annes Bett gestanden hat, lag ein verwelkter Blumenstrauß auf dem Boden. Der Hausverwalter sagte mir, es seien Schüler aus Hamburg hier gewesen, die hätten ihn hingelegt. Aus Annes Fenster kann man in die Häuser schauen, die jenseits des Hofs stehen. In einem von ihnen muss der Zahnarzt gewohnt haben, dem Anne heimlich bei der Behandlung seiner alten, ängstlichen Patientin zugeschaut hat. Und auf der rechten Seite des Hofs sieht man in die Hinterfenster eines Hauses, in dem Descartes einmal gewohnt hat, der Mann, der schrieb, ich denke, also bin ich. Und an einen Freund in Paris schrieb er aus diesem Hause, gibt es ein anderes Land, in dem man die Freiheit so mächtig genießt wie hier? Anne, die aus ihrem schmalen Fenster in denselben Hof schaute, schrieb in ihr Tagebuch, ich sehe ein Stück vom blauen Himmel, sehe den kahlen Kastanienbaum, an dessen Zweigen kleine Tropfen schillern, und die Möwen darüber, die in ihrem Gleitflug wie aus Silber scheinen. Und sie schrieb, viele Menschen lieben die Natur. Viele schlafen einmal unter freiem Himmel, viele in Gefängnissen. Aber wenige sind mit ihrer Sehnsucht so eingeschlossen wie ich. Und sie schrieb, solange es das noch gibt, die Kastanie, den Himmel darüber und die Sonne da draußen, solange ich das noch erleben kann, darf ich nicht traurig sein. Über die 25 Monate, die Franks und ihre Freunde in diesem Haus versteckt waren, steht alles in Annes Tagebuch. Meine Zeugen sind nicht imstande, das Bild noch deutlicher zu machen, aber sie zeigten mir seinen Rahmen. 8 Menschen lebten unter diesem Dach. Sie lebten illegal, oder genauer, sie lebten, aber das Leben war illegal. Das Schicksal hatte diese 8 Menschen aus der Welt und Freiheit ausgeschieden. Oder ist es so, dass wir im Gefängnis waren, weil dieses Kind unsere Freiheit mit sich genommen hat in ihr Versteck? Eine getarnte Tür trennte uns 2 Jahre lang von Anne Frank. Hier reden die Grenzgänger, die den geheimen Verschluss dieser Tür kannten. Wir haben viele Sorgen gehabt. Anne hat nicht alles gewusst. Unsere Firma war ja als ehemals jüdisches Unternehmen immer bedroht. Wurde sie liquidiert, so wäre es auch um die Verborgenen geschehen gewesen. Aber auch ganz einfache Dinge, die unter normalen Umständen gar nichts bedeuten, brachten uns an den Rand der Verzweiflung. Eines Tages beschädigte ein Sturm das Dach des Hinterhauses. Es musste repariert werden. Aber die Dachdecker würden während ihrer Arbeit nur durch eine Lage Bretter von den Versteckten getrennt sein. Wenn eines dieser Bretter brach, dann wieder kam eines Tages der Hausbesitzer, wir hatten ja das Haus nur gemietet, auf die Idee, das Gebäude zu verkaufen. Er erschien mit einem deutsch sprechenden Interessenten. Ich musste sie durchs Haus führen. Als wir vor der Tür zum Hinterhaus standen, sagte ich, ich könne den Schlüssel zur Tür nicht finden, aber sei auch da nichts Besonderes zu sehen. Und die Besucher gaben sich wirklich zufrieden und verließen das Haus. Ja, dann wurde unser Lagerhalter krank, musste ausscheiden. Wir engagierten einen neuen, er hieß M. Er benahm sich von vornherein aufdringlich und spionierte im Haus herum. Von nun an gab es unter uns Menschen, die das Geheimnis kannten, und andere, vor denen es gehütet werden musste. Aber das Schwierigste war, diese 8 Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Wir kauften Rationskarten auf dem schwarzen Markt, solange unser Geld reichte. Sie brauchten viel Brot. Da ging ich zu einem Bäcker, den ich nur flüchtig kannte, und ich sagte ihm klipp und klar, ich brauche viel Brot. Der Bäcker tat, als überhöre er die Frage, aber er gab mir viel Brot, 2 Jahre hindurch. Das sagte Herr Kopeis. Kartoffeln und Gemüse besorgte Miep bei unserem Gemüsemann an der Ecke, wie Anne schrieb. Und ein andermal schrieb sie, heute Morgen haben Sie unseren netten Gemüsemann verhaftet. Ich habe diesen Gemüsemann besucht. Seine Frau kochte uns Kaffee. Er ist ein großer, kräftiger Mann in den 50, mit großen Händen und einem mächtigen Schädel. Ein Bauer in der Stadt. Das Geschäft damals musste meine Frau versorgen, denn ich war den ganzen Tag mit meinem Handwagen unterwegs. Jeden Morgen gab mir jemand einen Zettel mit Adressen und dort fuhr ich dann hin und gab mein Gemüse ab. Leute habe ich nie zu sehen bekommen. Ich stellte die Pakete einfach in die Haustür. Vergessen Sie doch nicht, es waren ja nicht nur Juden, die sich versteckt halten mussten. Auch viele Holländer hatten Grund, sich zu verbergen. Die versorgten wir mit Nahrungsmitteln, ich und 105 Freunde, mit denen ich mich zu einer Gruppe zusammengeschlossen hatte. Manchmal haben wir auch Plakate geklebt des Nachts. Miep habe ich natürlich gesehen, aber ich habe sie nie gefragt, wozu sie das viele Gemüse brauchte. Man hat damals nicht viel gefragt. Außerdem kannte ich die Franks gar nicht. Und wir hatten auch genug mit uns selber zu tun, ich und meine Frau. Denn wir hatten ja selber in unserer Wohnung einen Juden versteckt. Versteckt, bis ihn im April 1944 jemand verpfiffen hat, ihn und die 105 Freunde. Sie kamen ins Gefängnis und dann in die Konzentrationslager Oranienburg, Großrosen, Dora bei Nordhausen und Winsleben am See. Sie wurden von KZ zu KZ geschoben. Aber beim Transport von Großrosen nach Dora erfroren von den 3000 Mann, die in Viehwaggons 3,5 Tage unterwegs waren, 2700. Der Gemüsemann hatte Glück, er kam zurück. Er und 4 andere von den 105, die sie gewesen waren. Als ich mich verabschiedete, brachte er mich schlurfend zur Tür. Er hat beide Beine erfroren. Auf der Reise von Großrosen in Schlesien nach Dora, das bei Nordhausen im Harz liegt. Herr Frank sagte mir dazu, in der ersten Zeit haben wir Angst gehabt, dass die Polizei unser Versteck finden könnte. Aber wie Monat um Monat verging, das erste Jahr und dann das zweite, und wie die Nachrichten von der Invasion kamen, da schöpften wir Hoffnung. Aber bis zuletzt fürchteten wir, dass im Hinterhaus ein Brand ausbrechen und uns auf die Straße hinaustreiben könnte. Das Haus war alt, es fielen ja auch Bomben in Holland. Und Nacht für Nacht zogen die Fliegergeschwader über unser Dach hin. Das Haus dröhnte und bebte von den Salven der Flakbatterien. Das waren Nächte, die Anne mehr Kraft kosteten, als sie eigentlich hatte. Sie war vor Angst manchmal außer sich. Und sie hat sich erst wieder beruhigt, wenn ich sie zu mir ins Bett nahm. Unter Annes Geschichten, die nicht im Tagebuch stehen, fand ich eine, die in dieser Not geschrieben ist. Sie heißt Angst. Es war eine schreckliche Zeit, die ich damals durchmachte. Rings um uns her wütete der Krieg und niemand wusste, ob er in der nächsten Stunde noch am Leben sein werde. Ich wohnte mit meinen Eltern in der Stadt, aber wir erwarteten, dass wir evakuiert würden oder fliehen müssten. Die Tage waren voll Kanonendonner und Schießerei. die Nächte voll geheimnisvoller Funken und Geräusche, die aus der Tiefe zu kommen schienen. Um 8:30 abends, als das Schießen etwas nachgelassen hatte, versuchte ich zu schlafen. Da wurden wir auf einmal alle aufgeschreckt durch 2 grässliche Explosionen. Wir sprangen auf und liefen auf den Korridor hinaus. Aber das Knallen wiederholte sich in regelmäßigen Abständen. Und mit einem Male hörten wir ein entsetzliches Krachen, Klirren und Schreien. Und ich rannte weg, so schnell ich konnte. Ringsum an allen Ecken heulten und schrien die Menschen. Die Straße war taghell von brennenden Häusern und alles sprühte von einem fürchterlichen Glühen und Rot. Anne erzählt weiter in dieser langen, erdichteten, erfürchteten Geschichte. Sie sei geflohen, habe ihre Eltern und Geschwister im Stich gelassen und habe erst eingehalten, als sie mit einem Male begriff, dass sie in eine einsame Gegend geraten war. Nacht und Stille herrschten hier. Sie legte sich ins Gras und schlief ein. Als ich erwachte, ging gerade die Sonne auf. Ich rieb mir die Augen. Niemand war in der Nähe, nur die Pferdeblumen und Kleeblätter im Gras. Da legte ich mich noch einmal auf meine Decke und überlegte, was ich nun tun sollte. Aber meine Gedanken irrten immer wieder zu dem wunderlichen Gefühl zurück, das ich in der Nacht gehabt hatte, als ich allein im Gras saß, unter dem hohen, schwarzen, schweigenden Himmel. Und mir plötzlich nicht mehr bange war. Nun, wo der Krieg schon lange vorbei ist, weiß ich, wie es gekommen ist, dass unter diesem Himmel meine Angst verschwand. Damals begriff ich, dass die Angst nichts hilft und nichts nützt. Wem so bange ist wie mir damals, der tut am besten, sich die Natur anzuschauen und zu sehen, dass Gott viel näher bei uns ist, als die meisten Menschen ahnen. Wer im Hinterhaus kannte diese Geschichte? Herr Frank hat mir gesagt, Anna hat uns manchmal aus ihrem Tagebuch ein Stück vorgelesen. Auch einige von ihren Geschichten habe ich gekannt, aber diese nicht. Auch Herr Kopeus kannte 2 oder 3 Geschichten aus Annes Mund. Und Miep sagte mir, eines Tages kam ich ins Hinterhaus, es war am Nachmittag, und Anne saß allein am Tisch und schrieb. Sie schrieb in ein Kontobuch, wie wir sie im Büro hatten. Sie machte das Buch sofort zu und errötete. In diesem Augenblick kam Frau Frank ins Zimmer und sagte, ja, wir haben eine Tochter, die schreibt. Wussten Sie das nicht? Und sie sagte es in einem Tone, in dem Stolz war und Einsamkeit und Trauer darüber, dass dieses Kind sich ihr Schreiben entzog. Und ich stand vor ihnen und sah das Kind und die Mutter und sagte, ach, das wusste ich gar nicht. Aber ich hatte es wohl gewusst. Elli aber ist Anna am nächsten gekommen in dieser Zeit. Sie war nur 8 Jahre oder 9 älter als Anna. Als ich das Tagebuch las, fand ich viele Stellen wieder, die Anne mir einmal vorgelesen hat. Aber manches, was sie mir erzählte, steht auch nicht im Tagebuch. Sie sagte mir einmal, dass sie sich nach Murtje sehne, ihrem kleinen Kater. Sie habe Heimweh nach Zärtlichkeit. Manchmal sei es stärker, manchmal schwächer, aber immer sei es da. Anne hatte viel Vertrauen in die Zukunft. Viel Zuversicht, obwohl sie sich über ihre Lage nichts vormachte. Als sie mir wieder einmal eine ihrer Geschichten vorgelesen hatte, fragte sie plötzlich, kannst du nicht dafür sorgen, dass sie gedruckt werden? Ein andermal fragte ich sie, ob sie wirklich Schriftstellerin werden wolle. Anne sagte erst ja, dann nein und dann wieder ja. Und dann sagte sie plötzlich strahlend, nein. Ich will schnell heiraten und viele Kinder haben. Ja. Was hatten wir alles für Pläne? Was sind das für Leute? Kopeus, Krahler, Miep, Elli? Man hat mir gesagt, die Holländer seien nun einmal treu und verschwiegen und sie könnten unglaublich widerspenstig sein. Aber Miep war gar keine Holländerin. Sie ist in Wien geboren. Und auch Krahler ist Österreicher von Geburt. Und Österreich gehörte damals zu Deutschland. Sie waren genauso viel oder wenig deutsch wie der höhere SS- und Polizeiführer in den Niederlanden, Rauter, oder wie Seyß-Inquart, der deutsche Reichskommissar im Haag, oder wie Hitler oder der Polizeifeldwebel, der Franks später verhaftete. Sie alle stammten aus Österreich. Die Schattenlinie trennt die Nationen nicht. Sie läuft mitten durch die Völker hindurch, auch durch das deutsche Volk, wenn sie bei uns auch damals kaum noch die Kraft hatte, Geister zu scheiden. Franks haben sich auf ihre Freunde Miep, Elli, Kraler und Kopeus verlassen können. Was diese vier Menschen dabei durchmachten, haben sie ihnen nicht gesagt. Schon Miep und ihr Mann erzählten mir, sie hätten einmal eine Nacht im Hinterhaus verbracht, weil die Kinder so gern einmal Besuch haben wollten. Nun erzählte mir auch Elli, dass sie eine Nacht bei ihnen geschlafen hat, im Oktober 43. Die acht Menschen schliefen fest, sie aber hat kein Auge zugetan. Sie ist umgekommen vor Angst. Dabei hatte ich Glück. Es war kein Alarm in der Nacht. Ruhe von Dämmerung bis Dämmerung. Und aus allen Zimmern kam das ruhige Atmen. Im Haus hat es geknackt. In den Wänden und alten Balken. Und dann ein Windstoß draußen im Baum. Und ein Auto ganz ferne, das kommt und kommt. Und es kommt näher. Und dann endlich surren die Reifen über die Brücke der Prinzengracht. Und ich wusste, jetzt ist es vorbei. Aber da drehten sich plötzlich Zahnräder irgendwo in der Finsternis. Es schnarrte und klickte. Und dann schlug die Glocke vom Westerturm einmal und noch einmal. Und es war halb. Und eine Viertelstunde später schlug es wieder. Da war es drei Viertel. Und wie viel Viertelstunden hat so eine Nacht? Man darf auf das Schlagen nicht warten. Denn wenn man wartet, schlägt es plötzlich nicht mehr. Und aus der Viertelstunde wird ein Loch. Das wird schwärzer und größer und immer schwärzer. Und das Auto konnte zurückkommen und vor dem Haus halten. Und dann das Pochen gegen die Tür. Elli war wie erschlagen am nächsten Tag. Ich kam mit meiner Arbeit nicht zurecht und ich blieb am Abend länger im Büro als die anderen. Da tat sich plötzlich die Tür auf und im Türspalt erschien Annes Gesicht. Sie flüsterte: Sind alle weg? Anne hatte ihren guten Tag, sie war ausgeschlafen. Sie kannte die Zahnräder der Finsternis. Sind sie weg, Elli? Ich sagte, sie sind schon lange fort. Da ging Anne auf Zehenspitzen durch das große Büro, gebückt, dass sie niemand von der Straße aus sehe. Und sie stellte sich hinter die Gardinen und spähte durch einen winzigen Spalt, um einen Strahl zu sehen. Ein Schlangenauge voll Welt. Was inzwischen draußen geschah in Amsterdam, in Holland, in der Welt, die mit ihrem Schlangenauge Anne durch den Gardinenspalt anblickte, ist schwer zu erklären und kaum mehr zu glauben. Ich darf Ihnen anstelle eines Berichts ein paar Dokumente vorlegen, die ich im Reichsinstitut für Kriegsdokumentation in Amsterdam gefunden habe. Da ist zunächst ein Brief, den der höhere SS- und Polizeiführer in den Niederlanden, Rauter, 1942 an Himmler geschrieben hat. Reichsführer, ich darf Ihnen einen Zwischenbericht über die Abschiebung der Juden vorlegen. Bis jetzt haben wir mit den strafweise nach Mauthausen abgeschobenen Juden zusammen 20.000 Juden nach Auschwitz in Marsch gesetzt. In ganz Holland kommen ungefähr 120.000 Juden zur Abschiebung. Am 15. Oktober wird das Judentum in Holland für vogelfrei erklärt, das heißt, es beginnt eine große Polizeiaktion, an der nicht nur deutsche und niederländische Polizeiorgane, sondern darüber hinaus der Arbeitsbereich der NSDAP und die Wehrmacht mit herangezogen werden. Es kann also kein Jude sich mehr in Holland sehen lassen. Gleichzeitig beginne ich mit Veröffentlichungen, wonach Arier, die Juden versteckt gehalten oder geholfen haben, in ein KZ überführt werden. So geht es seitenlang weiter und drunter steht dann Herr Hitler. Die erste Razzia auf Juden fand schon im Februar 1941 statt, aber erst 1942 und 1943 erreichte die Menschenjagd ihre Höhepunkte. Mehr als 100.000 Menschen wurden in Holland zusammengetrieben und nach Auschwitz deportiert. Rauter, der SS-Führer in den Niederlanden, feuerte seine SS mit folgender Ansprache zu ihren Taten an. Es ist mein Bestreben, die Juden so schnell wie möglich wegzubekommen. Das ist keine schöne Aufgabe, es ist eine große Arbeit. Wer das nicht begreift und von Mitleid und Humanismus redet, kann in dieser Zeit nicht führen. Und die SS und ihre Helfer machten sich ans Werk. Im Archiv des Amsterdamer Reichsinstituts liegen viele Fotografien von diesen Aktionen. Sie stammen aus den Beständen deutscher Propagandaabteilungen. Da sieht man die Juden in den Straßen, einzeln, in Familien, in ganzen Herden. Man sieht sie auf Sammelplätzen stehen, mit hoch erhobenen Köpfen, mit gesenkten Köpfen, verwundert, verzweifelt, mit Mienen voller Verachtung und mit zerstörten Mienen. Und die anderen sind auch zu sehen, gestiefelt, mit Karabinern und Maschinenpistolen bewaffnet. Ich sah auf diesen Bildern so ziemlich alle unsere Uniformen wieder, nicht nur die Waffenröcke der SS. Sie sind unter den Tätern und unter den Zuschauern zu entdecken. In den deutschen Kommandostellen hatte sich um diese Zeit etwa für die Pläne zur Beseitigung der europäischen Juden das Stichwort Endlösung der Judenfrage eingebürgert. Hinter der greulichen, harmlos aufgeputzten, aber tückisch durchscheinenden Amtsphrase versteckten sich zuerst fantastische Ideen, Hirngespinste, schließlich aber Taten, für die es ein passendes Adjektivum gar nicht mehr gibt. Der SD-Chef Heydrich eröffnete 1942 bei einer Sitzung in Berlin den zivilen Vertretern der Ministerien: In großen Kolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden in die Ostgebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. Wird entsprechend behandelt werden müssen. Das Protokoll dieser Sitzung kursierte übrigens in allen einschlägigen Ministerien. Wie es bei dieser entsprechenden Behandlung der Juden in Majdanek und Auschwitz schließlich zuging, darüber gibt ein Tagebuch Aufschluss, das ein Dr. Krämer, ein Professor der Universität Münster und SS-Offizier im Hauptmannsrange, über seinen Aufenthalt in Auschwitz im Jahre 1942 angefertigt hat. Auschwitz, 2. September 1942. Zum ersten Male draußen um 3 Uhr früh bei einer Sonderaktion zugegen. Im Vergleich hierzu scheint mir die Hölle von Dante als eine Komödie. 5. September. Heute Nachmittag bei einer Sonderaktion aus dem Frauen-KZ. Truppenarzt Dr. Thilo hat recht, wenn er mir heute sagte, wir befinden uns hier im Anus Mundi. Abends gegen 8 Uhr wieder bei einer Sonderaktion aus Holland. 7. September. Heute hatten wir ein ausgezeichnetes Mittagessen. Tomatensuppe, ein halbes Huhn mit Kartoffeln und Rotkohl, Süßspeise und ein herrliches Vanilleeis. Abends um 8 Uhr draußen für eine Sonderaktion. 9. September. Abends teilgenommen an einer Sonderaktion. 4 Mal. Wie viele Doppelgänger habe ich wohl in der Welt? Diese letzte Frage des Professors kommt überraschend in diesem Zusammenhang, nicht wahr? Sie ist auch schwerlich zu beantworten. Allein stand er gewiss nicht. Dazu ist es gekommen, in unserer Mitte, in unserem Volk und in unserer Zeit. Zu solchen Sitzungen und Protokollen und Sichtvermerken, zu solchen Tagebuchnotizen und solchen Taten. Ich habe Kopeus, Elli und Miep gefragt, was von alledem die 8 im Hinterhaus Versteckten gewusst haben. Miep sagte: Wir haben geschwiegen. Oder vielmehr, wir schwiegen nicht mehr, wir hatten uns das Sprechen abgewöhnt. Kopeus sagte: Wir versuchten es ihnen zu verschweigen. Aber die Luft war doch voll davon. Das meiste geschah ja des Nachts. Da hörte man das Donnern der Autos, das Stoppen, das Pochen an den Haustüren. Man hörte es bis ins Bett. Es gab Nächte, in denen es war, als klingele und poche es in ganz Amsterdam an den Haustüren. Und diese Nächte haben sie doch auch mitgemacht. Und Ellie hat gesagt: Sie wussten alles. Wenigstens ahnten sie alles. Es steht hier in Annes Tagebuch. Anna hatte ja auch einmal draußen auf der Straße zwei Juden vorbeigehen sehen, als sie bei mir durch den Gardinenspalt schaute. Und da ging kein Jude mehr auf der Straße, dem nicht alles anzusehen gewesen wäre. Was dann am 4. August 1944 in der Prinzengracht geschehen ist, war in Wahrheit viel weniger dramatisch, als es jetzt auf der Bühne dargestellt wird. In Wirklichkeit heulten die Autos nicht und stoppten nicht mit quietschenden Bremsen vor dem Hause, die Klingel wurde nicht angerührt, kein Gewehrkolben donnerte gegen die Tür, dass es hallte und hallte, wie es im Theater jetzt hallt, jede Nacht irgendwo in der Welt, denn in Wahrheit hat sie zuerst gar keiner gehört. Sie waren geübt, flink und leise. Herr Kopeus sagte mir, es war ein Freitag, ein schöner Sommertag. Miep, Ellie und ich arbeiteten im Büro. Die Sonne schien von den Bäumen draußen und vom Wasser der Gracht her gab es helle, zitternde Kringel an der Decke des Kontors und an den Wänden. Otto Frank hat mir gesagt, es war 10:30 ungefähr. Ich war bei Peter oben und machte Schularbeiten mit ihm. Ellie sagte, ich machte gerade Eintragungen im Postbuch, als ein Auto vorfuhr. Ich überlegte, wer es sein könnte. Es kamen oft Besuche. Nur war jetzt zu hören, dass es mehrere Leute waren. Miep sagt, sie ging den Korridor entlang und dann tat sich plötzlich die Verbindungstür zu Herrn Kralers Büro auf und ein dicker Mann steckte seinen Kopf herein und sagte, Ruhe. Sitzen bleiben. Ich erschrak und wusste erst nicht. Aber dann wusste ich es. Herr Kopeus sagte, ich habe sie wohl überhört, denn unten im Magazin rumorten die Maschinen. Der Kopf des dicken Mannes war das Erste, was ich sah. Dann tat sich die Tür ein Stück weiter auf und ich sah, dass auch vor Kraler ein Mann stand. Kraler hielt den Kopf gesenkt, dann stand er auf und ging mit dem Mann hinaus. Der dicke Mann kam herein, stellte sich vor uns hin. Sie drei bleiben hier, verstanden? Herr Kraler hat mir aus Kanada geschrieben. Es war ein sehr schöner Sommertag. Da kam auf einmal ein Stabsfeldwebel von der deutschen Polizei mit drei holländischen Zivilisten in mein Büro und verlangte, unsere Lagerräume zu sehen. Ich öffnete ihm alle Türen. Aber wie sich der Feldwebel alles angesehen hatte, ging er auf den Korridor hinaus und befahl mir, mitzukommen. Am Ende des Korridors zogen sie ihre Revolver und der Feldwebel befahl mir, das Bücherregal beiseite zu schieben. Ich sagte, aber das ist doch nur das Regal. Da wurde er böse, denn er wusste alles und fasste das Regal an und es gab nach. Sie machten die Tür auf, die dahinter versteckt war. Ich musste vorangehen, die Treppe hinauf und hinter mir fühlte ich die Pistolen. Ich trat in Franks Zimmer. Frau Frank stand am Tisch. Ich konnte nur mit vieler Mühe sagen, die Gestapo ist da. Sie erschrak nicht und sie sagte auch nichts darauf. Otto Frank fuhr fort. Ich zeigte Peter die Fehler in seinem Diktat, als plötzlich jemand die Tür aufriss und ein Mann mit einer Pistole vor uns stand. Der Mann trug zivil. Peter und ich hoben die Hände und wir mussten an ihm vorbei und hinuntergehen. Unten waren schon alle beisammen und standen da mit erhobenen Händen. Und mitten im Zimmer stand ein grüner Polizist. Er musterte unsere Gesichter. Den Namen des grünen Polizisten hat Miep später erfahren. Er war ein Stabsfeldwebel, wir nennen ihn Silbertaler. Die Zeugen sagten übereinstimmend, er sei ein untersetzter Mann in mittleren Jahren gewesen und habe kein unangenehmes Gesicht gehabt. Sie sagten, er habe ausgesehen, als könne er morgen schon ihr Gas ablesen kommen oder ihre Fahrkarte knipsen. Er hatte 4 oder 5 holländische Nationalsozialisten bei sich. Keiner im Hinterhaus hat im Ernst noch mit der Möglichkeit gerechnet, dass ihr Geheimnis entdeckt würde. 25 Monate Furcht gibt es nicht. Jede Nachrichtensendung ließ erkennen, dass der Krieg zu Ende ging. Die Russen standen in Polen, die Amerikaner waren in der Normandie durchgebrochen. Es gab zurzeit nicht einmal mehr eine geschlossene deutsche Westfront und in der Prinzengracht glaubte man, es werde auch keine mehr geben, bis Holland frei sei. 25 Monate waren vergangen seit dem Tage, an dem Anne in ihr Tagebuch geschrieben hatte. So liefen wir durch den strömenden Regen. Als wir ankamen, nahm Miep uns schnell mit nach oben ins Hinterhaus. Sie schloss die Tür hinter uns und da waren wir. 25 Monate Furcht gibt es nicht. Sie waren voll Zuversicht. Und vor 8 Wochen erst hatte Anne aufgeschrieben. Vielleicht, sagt Margot, kann ich im September oder Oktober schon wieder zur Schule gehen. Aber jetzt standen sie vor uns. Ich hatte mir nicht einen Augenblick lang vorgestellt, wie es sein würde. Es war auch nicht auszudenken. Aber jetzt standen sie da. Der Feldwebel fragte, wo sind ihre Wertsachen? Ich zeigte auf den Wandschrank. Er ging hin und nahm die Kassette heraus, dann sah er sich um und griff nach der Aktentasche, in der Annes Tagebücher waren. Er schüttete alles aus, über den ganzen Boden hin, und Annes Papiere und Hefte und Zettel lagen verstreut auf den Brettern. Dann tat er unsere Wertsachen in die Aktentasche und sagte, fertig machen. Wir gingen, um unsere Rucksäcke zu holen. Doch plötzlich blieb der grüne Polizist vor dem Bett meiner Frau stehen, starrte auf die Kiste, die dort stand, und rief, wie kommen Sie zu dieser Kiste? Es war eine graue Kiste, wie wir sie alle im Ersten Kriege gehabt hatten. Auf dem Deckel stand Leutnant der Reserve Otto Frank. Ich sagte, das ist meine Kiste. Wieso? Ich bin Offizier gewesen. Das verwirrte den Mann unglaublich. Er stierte mich an und sagte, warum haben Sie sich da nicht gemeldet? Man hätte Sie doch geschont, Mann. Sie wären doch nach Theresienstadt gekommen. Ich schwieg. Er hielt Theresienstadt anscheinend für ein Ferienlager und ich sagte nichts. Ich sah ihn nur an. Aber er wich plötzlich meinen Blick aus und mit einem Mal schoss mir durch den Kopf, jetzt steht er stramm. In seinem Innern steht er jetzt stramm, dieser Feldwebel. Und wenn er dürfte, würde er jetzt vielleicht sogar die Hand an die Mütze legen. Da drehte er sich plötzlich auf dem Absatz um und raste die Treppe hinauf. Und gleich kam er wieder runter und rannte wieder rauf und runter und rief, nehmen Sie sich Zeit. Und das rief er sowohl uns wie seinen Agenten zu. Korpus sagte, es dauerte sehr lange. Der dicke Mann hatte das Büro verlassen und ich war allein mit Ellie und Miep. Die sagte, was soll denn bloß aus Ihnen werden, mein Gott? Ich sagte Miep, sie solle weggehen. Aber Miep sagte, sie wolle bleiben. Aber Ellie stand am Fenster, weinte und rang die Hände. Nur mein Gott, sie war doch noch ein Kind in diesem Augenblick. Und ich gab ihr meine Brieftasche, sagte ihr, bring sie zum Drogisten an der Ecke. Sag ihm, mein Bruder werde sie abholen kommen. Sie nahm auch die Tasche sofort und ging und ich dachte, wenn sie sie durchlassen, ist wenigstens eine gerettet. Und zu Miep sagte ich, du musst wissen, was du tust. Hier, nimm den Hausschlüssel, sieh zu, dass du draußen bleibst. Du kannst uns nicht retten. Streite alles ab. Streite einfach alles ab, hörst du? Miep sagt, sie waren bestimmt schon eine Stunde im Haus, als wieder einer von den Zivilisten hereinkam, sich einen Stuhl nahm und von meinem Schreibtisch aus seine Dienststelle anrief. Er bestellte ein Auto, aber ein großes, sagte er dazu. Dann sagte die Stimme im Telefon etwas und der Mann sagte ja und gut und verließ uns wieder. Da waren wir wieder allein. Herr Kopeus hatte mir die Schlüssel gegeben und ich tat sie in meinen Schreibtisch. Aber weggehen konnte ich nicht. Ich glaubte, ich könnte einfach nicht fortgehen. Herr Frank sagte, Sie ließen uns mehr Zeit, als wir brauchten. Wir hatten ja nicht viel mitzunehmen. Einmal kam Anne zu mir und ich sagte, nein, das nimmst du nicht mit, aber das kannst du mitnehmen. Und sie gehorchte, denn sie war ganz still und gefasst. Sie war nur so niedergeschlagen. Vielleicht hat es daran gelegen, dass sie nicht auf den Gedanken kam, eins von ihren Heften einzupacken, die verstreut auf dem Boden lagen. Vielleicht hat sie aber auch geahnt, dass jetzt alles verloren war, alles. Und so ging sie hin und her und warf nicht einmal einen Blick auf ihr Tagebuch. Miep. Und ich hörte sie gehen. Zuerst auf dem Korridor und dann die Treppe hinunter. Und da waren Stiefel zu hören und leichte Schritte und dann die ganz leichten von Anne. Sie hatte sich das leise Gehen so sehr angewöhnt in all dieser Zeit, dass man sie überhaupt nur noch hörte, wenn man wusste, das ist sie. Herr Frank. Unsere beiden Lagerhalter standen im Hausflur, als wir runterkamen, M und der andere. Aber ich sah nicht hin. Und ich sehe in der Erinnerung ihre Gesichter nur noch wie blasse, leere Scheiben, die sich nicht bewegten. Ich trat als erster auf die Straße hinaus und stieg auch als erster ins Auto. Die Leute standen und guckten wie bei einem Verkehrsunfall. Ich setzte mich auf die Bank im Dunkeln, dann kamen die Kinder herein und die Frauen. Und ich wollte etwas sagen, aber da schlug gerade über uns die Glocke vom Westerturm. Miep sagte, ich kann Ihnen nicht sagen, wie spät es war. Es wird wohl Mittag gewesen sein. Sie hatten Kraler und Kopois mitgenommen. Jetzt war ich allein im Haus. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und dachte, oh Gott. Nach einer Zeit kam Silbertaler die Treppe herauf und kam ins Kontor. Und was mache ich jetzt mit dir, schrie er. Er schrie es auf Deutsch und ich sagte, Sie sind aus Wien, nicht wahr? Er war verdutzt und ich sagte, na, das höre ich doch. Ich bin doch auch aus Wien. Und ich zeigte ihm meine Kennkarte. Und du hast dich nicht geschämt, dieser Judenbagage zu helfen, schrie er mich an. Und er warf die Kennkarte auf den Tisch und sagte, ich will dir was sagen. Ich lass dich laufen. Aber aus persönlicher Sympathie, aus nichts sonst, hörst du? Und er drehte sich um und ging und warf die Tür hinter sich zu, dass die Milchglasscheiben schepperten. Ich trat ans Fenster und sah ihn unten mit seinem Fahrrad aus dem Hause kommen. Er schob es ein Stück weit, weil die Prinzengracht Einbahnstraße ist. Aber an der Ecke stieg er auf und fuhr weg. Kopois, Kraler und ihre 8 jüdischen Freunde aus dem Hinterhaus wurden im Gestapo-Hauptquartier eingeliefert. Für Kopois und Kraler war es ein Glück, dass man 1944 schrieb und nicht 43 oder 42. Der Krieg war entschieden. Und wenn diese Tatsache auch den Respekt der Gestapo vor Menschenschicksalen kaum gefördert hatte, so war es doch mit einem Male nicht mehr ganz so klar, was aus der Zukunft werden würde. Und in den Gehirnen dieser Leute, die 5 Jahre lang das deutsche Volk in Holland repräsentiert haben, flackerten die ersten Unsicherheiten auf. Man behielt die beiden Holländer in Haft, aber als Herr Kopois krank wurde, wurde er auf Betreiben des Roten Kreuzes entlassen. Auch Herr Kraler kam nicht ins Todeslager Mauthausen, wie es noch ein Jahr zuvor ganz selbstverständlich gewesen wäre, sondern man presste ihn in ein Zwangsarbeitslager bei Zwolle. Es gelang ihm während eines Fliegerangriffs im März 1945 zu fliehen. Was dagegen die 8 jüdischen Häftlinge betrifft, so gab es für sie keine Gnade, auch kein Glück. Sie wurden von der Gestapo verhört und dann ins Sammellager Westerbork transportiert. Herr Frank sagte mir, wir fuhren in einem richtigen Personenwagen nach Westerbork. Dass man die Tür verriegelte, machte uns nichts aus. Wir waren ja noch einmal beisammen. Wir hatten auch ein wenig Brot bei uns. Wir wussten, wohin es ging, aber es war beinahe, als verreisten wir noch einmal. Damals hofften wir noch auf unser Glück. Anne war nicht vom Fenster wegzubringen. Draußen war Sommer, da gab es Wiesen, Felder, Dörfer flogen vorbei. Das alles hatten wir 2 Jahre lang nicht mehr gesehen und jetzt war es beinahe wie Freiheit. Verstehen Sie das? Sie wissen nicht, wie es zu Ihrer Verhaftung gekommen ist. Ellie glaubt, dass der Lagerhalter M. Sie verraten hat. Aber Herr Frank und seine überlebenden Freunde reden nicht gern über diesen Punkt. Es war unser Schicksal, sagen sie, und wenn uns jemand verraten hat, so war es eben unser Schicksal, verraten zu werden. Ich habe nicht versucht, den Lagerhalter M. zu sprechen. Vielleicht wäre er aufzufinden gewesen, aber er hat schon einmal vor Gericht gestanden und es war ihm nichts zu beweisen. Was hätte er mir auch antworten sollen? Ich habe aber auch diesen grünen Polizisten nicht gesucht. Was ihn betrifft, wir wollen ihn weiter Silbertaler nennen, obwohl sein richtiger Name ein wenig anders war. So haben mir meine Zeugen gesagt, was zu seiner Person überhaupt zu sagen ist. Er war in seiner Art fast ein wenig gemütlich. Ich sagte Ihnen ja, Sie könnten ihm jeden Tag auf der Straße begegnen. Er trug übrigens einen Trauring. Auf seine Weise war er wohl ein jovialer Mann. Nur ahnte er nicht, wie widerwärtig gerade diese Jovialität an ihm war. Vielleicht hätte er uns laufen lassen, wenn keine Zeugen dabei gewesen wären. Und einer rief einmal dazwischen, er hatte ja seinen Befehl. Es steht also fest, dass Silbertaler wenig Ähnlichkeit hatte mit dem Professor aus Münster, den es nach Auschwitz verschlug, wo er dann bei sich bedachte, wie viele Doppelgänger er wohl habe in der Welt. Silbertaler hatte unzählige Doppelgänger, im Typ und im Schicksal. Er war ein Mann aus den älteren Jahrgängen, die man zu den Landesschützen einzog, zur Polizei und zuletzt zum Volkssturm. Und als Polizist war er mit vielen anderen, ebenso jovialen, ebenso durchschnittlichen Familienvätern in die besetzten Gebiete geschickt worden. Auf den Fotografien, die mir die Holländer zeigten, habe ich sie wieder gesehen. Die Holländer nannten sie die Grünen und sie sind auch heute noch nicht vergessen in Amsterdam. Es waren aber ganz gewöhnliche Leute in Wahrheit und man hatte sie in ganz gewöhnliche deutsche Polizeiuniformen gesteckt. Und so, den Karabiner im Arm, mancher guten Tat fähig, aber kommandiert zum Schlimmsten, holten sie die Juden aus den Häusern und trieben sie durch die Straßen und verluden sie auf dem Güterbahnhof. Auf Befehl. Miep, Elli, Kopeus, Kraler, der Gemüsemann an der Ecke, sie hatten keinen Befehl zu tun, was sie getan haben. Silbertaler aber hatte seinen Befehl. Was er ohne diesen Befehl getan haben würde, ist eine illusorische Frage. Sogar die Generäle sagen ja, dass sie ihre Befehle hatten und nun so ein ganz gewöhnlicher Mensch. Wir können uns das selber fragen. Bekamen wir keine Befehle und haben wir sie nicht auch ausgeführt? Und war es unser Verdienst, dass unsere Befehle angenehmer waren als die seinen? Oder war es nicht nur unser Glück? Dass Miep, Elli, Kopeus, Kraler behaupten, sie seien auch ganz gewöhnliche Menschen, kompliziert den Fall freilich, denn es stellt sich plötzlich die Frage, was ist das, ein ganz gewöhnlicher Mensch? Und waren wir vielleicht doch keine ganz gewöhnlichen Menschen im Vergleich zu ihnen? Aber auf diese Frage hätte Silbertaler wahrscheinlich auch keine Antwort gewusst. Oder hätte ich ihn fragen sollen, sahen Sie denn nicht, dass unter Ihnen dieses Kind war? Nein, ich habe ihn nicht gesucht. Frau de Wieck aus Appeldoorn hatte sich mit ihrem Manne und ihrer Tochter im Gelderland versteckt. 464 Tage lang hatten sie auf dem Dachboden eines Bauern gehaust. Dann wurden sie verraten. Die SS verhörte und verprügelte ihren Mann. Frau de Wieck wurde beim Verhör eröffnet. Sie und ihre Tochter Judith kämen nach Theresienstadt, in ein Vorzugslager, wie sie sagten, wenn sie andere Juden verriete. Aber sie sagte in ihrer Angst, ich weiß nichts und ich sag nichts und wenn sie mich totschlagen. Der SS-Offizier antwortete ihr, wir schlagen keinen tot, das wissen Sie doch. Nun, vielleicht erschlagen Sie niemand, aber Sie vergasen uns. Der SS-Offizier bekam kleine Augen und sagte, also den englischen Hetzsender haben Sie auch gehört. Ich habe Frau de Wieck in Appeldoorn besucht und sie hat mir erzählt, wir waren die dritte oder vierte Nacht im Lager Westerbork, als es plötzlich hieß, es sind neue gekommen. Wir ließen alles stehen und liegen und im Laufen dachten wir, lieber Gott, lass keinen Freund unter ihnen sein und keinen von unseren Verwandten. Denn wenn wir auch seit Jahr und Tag keinen mehr gesehen hatten, so dachten wir damals doch noch, das Elend würde doppelt groß, wenn wir es teilen müssten. Die Neuen standen in einer langen Reihe auf dem Appellplatz angetreten und Judith stand neben mir und schmiegte sich an. Mit ihren 15 Jahren war sie doch noch ein Kind. Und ich hätte mitunter gedacht, gibt es nicht wenigstens eine Freundin für sie? Wie ich die Reihe der Neuen entlang schaute, fuhr mir plötzlich heraus, Judith, da! Denn da in der Reihe standen diese 8 Menschen mit Gesichtern so weiß wie Papier, dass man gleich sah, sie waren jahrelang versteckt. Und unter ihnen war dieses Mädchen. Und ich sagte zu Judy, schau Judy, da ist deine Freundin für dich. Es war ein Sonntagnachmittag, als ich Frau de Wieck in Appeldoorn besuchte. Sie ist eine schöne und lebhafte Frau und sie war voller Freundlichkeit zu mir. Sie lebt jetzt allein. Ihr Mann ist umgekommen und Judy, die das Ende des Kriegs in einer Munitionsfabrik in der Tschechoslowakei überstanden hat, ist verheiratet und wohnt jetzt woanders. Frau de Wieck sagte, ich habe Anne Frank und Peter van Daan jeden Tag in Westerbork gesehen. Anne war schön. so strahlend, dass es sogar auf Peter überging und ich mich oft fragte, ist sie denn glücklich? Sie war glücklich in Westerburg, wenn es auch kaum zu begreifen ist, denn wir hatten es nicht gut im Lager. Es wusste ja keiner, schaffen sie uns noch nach Polen und halten wir durch. Am schlimmsten war es für mich, wenn wir beim Appell standen. Wir standen in einer Reihe und ich musste immer zu Boden schauen. Da sah ich unsere Schuhe in Fünferreihen. Holzschuhe und dazwischen die Schuhe der Neuen, noch immer ganz ordentlich. Und dann die Schuhe derer, die schon ein halbes Jahr hier waren. Lumpen. Mit Bindfaden umwickelte Lumpen. Und ich dachte, wenn das Elend kommt, dann kriegt es von unten herauf. Manchmal hörten wir Nachrichten von draußen. Ich weiß nicht, wie sie ins Lager gekommen sind, denn ein Radio gab es ja nicht. Und doch hieß es, Paris ist gefallen und am 3. September fiel Brüssel und eine Woche später erreichten die Amerikaner bei Aachen die deutsche Grenze. Da gab es für uns schon keine Rettung mehr. Am 2. September ist uns gesagt worden, morgen früh geht es los. Es war der allerletzte Transport, der Holland verlassen hat, wie wir später erfuhren. In der Nacht packten wir unsere Sachen und am Morgen trieben sie uns in die Waggons. Als der Zug zum ersten Mal hielt, waren wir schon in Deutschland. Es wurde uns etwas Brot und Rübenmarmelade in den Waggon geworfen, aber wo wir waren, wussten wir nicht. Es ging hin und her und immer tiefer nach Deutschland hinein und wenn der Zug hielt, kamen die SS-Leute manchmal an die Tür und hielten ihre Mützen hin und wir mussten unser Geld hineintun und unsere Wertsachen. So wurde es Nacht und Tag und wieder Nacht. Die Kinder hatten sich zusammengesetzt im Waggon und wir hörten sie reden. Und manchmal zogen sie sich an den Gitterstäben hinauf und schauten durch das winzige Fenster. Draußen regnete es. Und Anne fuhr durch das Land, in dem sie geboren war, aber es hätte auch Brasilien sein können oder in Asien irgendwo, denn wir wussten nicht, wo wir waren. Nur, dass es nach Osten ging, wussten wir. Ich saß neben meinem Mann auf einer Kiste, die schwankte bei jedem Schienenstoß. Als nun der dritte Tag kam, nahm mein Mann meine Hand und sagte plötzlich, ich danke dir für das wunderschöne Leben, das wir gehabt haben. Ich riss ihm die Hand weg und rief, was fällt dir denn ein, es geht doch weiter. Aber er griff ganz ruhig nach meiner Hand und holte sie wieder zu sich. Und immerfort sagte er, ich danke dir sehr für das Leben. Da ließ ich ihm die Hand und entzog sie ihm nicht mehr. Es war in der dritten Nacht, dass der Zug plötzlich hielt und das Erste, was wir von Auschwitz sahen, waren die grellen Scheinwerfer, die auf den Zug gerichtet waren. Und vorn liefen die Kapos wie verrückt hin und her und hinter ihnen standen die SS-Offiziere im Scheinwerferlicht. Sie waren schlank und schneidig und hatten große Hunde bei sich. Einer bückte sich und tätschelte seinen Hund. Und die SS-Leute, die unseren Zug begleitet hatten, hatten jetzt den Schmuck aus den Mützen wieder herausgenommen und hatten die Mützen wieder gerade und vorschriftsmäßig auf den Köpfen sitzen. Da schrie ein Lautsprecher die Frauen nach links, die Männer nach rechts und ich sah, wie sie weggetrieben wurden, Herr Frank und Peter und die anderen. Nur meinen Mann habe ich nicht mehr gesehen. Und der Lautsprecher schrie wieder, für die Kinder und Kranken stehen Lastwagen am Ende des Bahnsteigs bereit und es ist eine Stunde Marsch bis zum Frauenlager. Wir konnten die großen Lastwagen sehen, sie waren mit roten Kreuzen bemalt, aber wir hatten keine Aussicht, sie zu erreichen. Die Menschen hingen wie Trauben daran herunter, als sie losfuhren. Niemand hat die viel zu vielen weggejagt, die Wagen sind aber auch nicht weit gefahren. Von denen, die mitgefahren sind, ist niemand im Frauenlager angekommen und keiner hat mehr eine Spur von ihnen gesehen. Und weiter, sagte Frau de Wieck. Heute wissen alle Leute, was Auschwitz war, aber kaum einer weiß, wo es lag. Und wenn ich Ihnen sage, glauben Sie im Mond? Es war keine 50 Kilometer von Gleiwitz und Hindenburg entfernt und das waren damals zwei deutsche Großstädte. Dann sagen Sie, hat euch denn keiner gehört, aber das mag Gott wissen. Wir sind zusammengeblieben. Ich war mit Judith zusammen, bis sie am 27. Oktober nach Böhmen geschafft wurde und mit Margot und Anne Frank, bis sie drei Tage nach Judith verschwanden. Und mit Frau Frank bis zu ihrem Tode. Von unseren Männern habe ich nur Herrn Frank wiedergesehen, nach der Befreiung in einer Schule in Katowice. Er saß allein an einem Tisch, als ich hereinkam. Ich sagte zu ihm, von den Kindern weiß ich nichts. Nach einer Weile sagte ich ihm, dass seine Frau tot sei. Herr Frank rührte sich nicht. Er hatte sein Gesicht weggedreht und dann machte er eine Bewegung. Ich weiß nicht mehr genau, welche Bewegung es war, aber mir ist das aber den Kopf auf den Tisch gelegt. Frau de Wieck spricht gut Deutsch. Nur manchmal gebraucht sie ein ungewöhnliches Wort, aber Fehler macht sie nicht. Mitunter ist es auch ein holländisches Wort, was sie sagt, doch es wirkt nicht fremd unter den deutschen Worten. Es ist nur neu und wie unbenützt und als habe es noch die erste ganz zarte Haut. So erzählt sie mir von einem Brand im Lager. Sie glaubt jetzt, dass es die Nacht war, in der die Häftlinge das Krematorium 3 in Brand steckten und zu revoltieren versuchten. Damals aber wusste sie nicht, was es war. Sie sahen über dem Dach der Nachbarbaracke den hohen, brausenden Feuerschein und sie warfen sich zu Boden, alle die Frauen und Kinder, und beteten in den verschiedenen Sprachen, die in der Baracke gesprochen wurden, und jeder betete zu seinem eigenen Gott, er möge es still sein lassen in der Luft, dass kein Wind komme und kein Funke auf ihr Dach falle, sonst müssen sie alle verbrennen. Und der Gott, dieser verschiedene Gott in der Baracke, hat es gehört. Es kam kein Wind und kein Funke fiel auf das Dach, denn es war blattstill in der Luft. Frau de Wieck merkte, dass ich aufhorchte. Ist das kein deutsches Wort? Doch, es ist ein deutsches Wort. Blattstill. Ich verstehe es gut. Und manchmal wieder benutzte sie Worte, die waren nicht neu, aber die zarte Haut wuchs ihnen neu, als sie sie aussprach. Ich wollte und wollte am Leben bleiben, aber am Ende wurde ich auch krank. Und in der Krankenbaracke sah ich Frau Frank wieder und legte mich zu ihr. Sie war sehr schwach und nicht mehr bei sich. Was sie zu essen bekam, sammelte sie für ihren Mann, denn er brauche es doch so nötig. Und ja, und unter der Decke kam dann das Brot um. Ich sah, wie sie starb, ohne Seufzen, und ich dachte, jetzt stirbst du auch. Aber die polnische Ärztin in der Baracke sagte zu mir, sie schaffen es schon, sie haben ja noch ihr Gesicht. Das sagte Frau de Wieck Wort für Wort. Sie hatte den Ausspruch der Ärztin nicht ganz begriffen und wollte wissen, ob ich ihn verstünde. Aber ich gab ihr die Antwort nicht. Ich habe die Fotografien von den Razzien und Verhaftungen und Lastwagentransporten gesehen und die Bilder aus den KZs. Da sah ich, dass sie schon viele bei der Verhaftung aufgegeben und ihre Gesichter verloren hatten. Und so wurden sie fotografiert von den Propagandareportern. Und sie standen da mit erhobenen Armen und manche lagen auf den Knien und die Schweine unter den Zuschauern sagten, schaut euch die Tiere an. Manche hatten wirklich keine Menschengesichter mehr, das ist richtig. Und im KZ hießen sie die Muselmänner, das ist merkwürdig. Aber in Wahrheit sahen sie aus wie gewürgte Engel und sie gehörten der Welt nicht mehr an. Sie waren schon auf dem Rückweg mit ihren grauen Gesichtern, mit ihrer fahlen Haut. Ich glaube jetzt, dass die Engel grau und hässlich sind, wenn sie erscheinen, und die Flügel sind ihnen nur zugedacht. Frau de Wieck sagte, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich könnte wohl sagen, Anna hatte noch ihr Gesicht bis zuletzt. Eigentlich kam es mir jetzt noch schöner vor als früher, obwohl sie ja nun ihr langes Haar nicht mehr hatte, denn wir waren gleich bei der Ankunft kahl geschoren worden, weil sie die Frauenhaare brauchten. Für Treibriemen und Rohrdichtungen in den U-Booten, glaube ich. Aber jetzt sah man, dass ihre Schönheit ganz in den Augen gelegen hatte, nur im Blick, der immer größer schien, je magerer sie wurde. Und sie war es auch, die bis zuletzt sah, was ringsum geschah. Wir sahen schon längst nichts mehr. Dass aus den Krematorien die Flammen zum Himmel schlugen, wer schaute noch hin? Und wenn es im Nachbarblock plötzlich Blocksperre hieß und wir wussten, jetzt werden sie selektiert und vergast, das kümmerte uns kaum. Wir waren ja schon viel weiter. Wir rannten, wenn die Kapos schneller, schneller schrien, und wir schleppten unsere Toten mit uns, damit beim Appell die Zahl stimmte, wenn wir am Abend von der Arbeit zurückkamen. Wir sahen und hörten das alles kaum noch. Irgendetwas behütete uns, es zu sehen. Aber Anne war ohne Schutz bis zuletzt. Ich sehe sie noch in der Tür stehen und auf die Lagerstraße schauen, als sie eine Herde nackter Zigeunermädchen zum Krematorium trieben. Und Anna sah ihn nach und weinte. Sie weinte auch, als wir an den ungarischen Kindern vorbeimarschierten, die schon einen halben Tag nackt im Regen vor den Gaskammern warteten, falls sie noch nicht an der Reihe waren. Und Anne stieß mich an und sagte, sieh doch die Augen. Sie weinte. Und Sie können nicht wissen, wie früh schon die meisten von uns mit ihren Tränen am Ende waren. Da wurde Judy weggeschafft. Es ging ganz schnell und am 30. Oktober gab es schon wieder eine Selektion. Wir mussten nackt auf dem Appellplatz warten und dann einzeln hintereinander in die Baracken gehen und drinnen war ein Scheinwerfer aufgestellt und da stand der Arzt und wir mussten ins Licht treten. Vor uns stand eine Frau, die war 60, aber sie sagte, 40 sei sie und sie durfte mit nach Belsen fahren. Dann kam ich dran, ich machte mich auch 10 Jahre jünger und rief dem Arzt zu, ich habe noch nie Durchfall gehabt. Aber er winkte mit dem Daumen und schickte mich zu den Alten und Kranken. Frau Frank kam auch gleich zu uns herüber. Dann kamen die beiden Mädchen an die Reihe, Anne und Margot, und Anne hatte ihr Gesicht sogar unter dem Scheinwerfer noch. Und sie stieß Margot an und dann standen sie einen Augenblick nackt und kahl in dem scharfen Licht. Und Anne sah zu uns herüber mit ihrem ungetrübten Gesicht und dann musste sie gehen. Was hinter dem Scheinwerfer war, war nicht mehr zu sehen. Und Frau Frank schrie, die Kinder, oh Gott. Renate Lang, die heute in London lebt, sagte, ich habe Anne Frank nicht gekannt, obwohl auch ich im Oktober 1944 mit meiner Schwester zusammen von Auschwitz nach Belsen verschleppt wurde, womöglich im selben Viehwagen. Wir sprachen Deutsch und Anne verstand es und in Belsen waren wir nur noch wenige, die Deutsch verstanden. Es ist sogar möglich, dass wir in derselben Baracke wohnten und schliefen und vielleicht auf einem Strohsack. Aber glauben Sie denn, dass in Belsen noch jemand fragte, wer bist du? Dort gab es keine Identität mehr, nur Unheil und Durcheinander gab es und schon, dass man lebte, war eine fast übermenschliche Anstrengung. Aber ich kann Ihnen sagen, wie einem Menschen von 15, 16 Jahren in Belsen zumute war, denn meine Schwester und ich waren beide in Annes Alter. In Auschwitz konnte man leben, bis man eben umgebracht wurde. Aber in Belsen konnte man nicht einmal so lange leben. Das Lager bestand zum großen Teil aus Zelten. Das sah von Weitem ganz lustig aus, wie ein riesiger Zirkus mitten in der Lüneburger Heide und ringsum waren Wald und Heide schön wie ein blauer Teppich. Aber schon in der dritten Nacht hatten wir einen Sturm, die Zelte zerrissen und flogen weg und die schweren Balken brachen auf uns herunter. Die beiden nächsten Nächte schliefen wir in einem Schuppen. Dann trieb man uns in eine Baracke, die in der Zwischenzeit freigemacht worden war. So begann unsere Belsenzeit. Wir brauchten hier nicht zu arbeiten. Erst später mussten wir Leichen transportieren. Man gab uns Bindfaden, mit denen wir ihnen die Arme und Beine zusammenbinden sollten. Und so schleiften wir sie zum Verbrennungsplatz, wo sie aufgeschichtet wurden. Immer eine Schicht Leichen und dann eine Schicht Eisenbahnschwellen, dann eine Schicht Eisenbahnschwellen und dann wieder Leichen und darüber wurde Benzin ausgegossen. Verstehen Sie mich, Auschwitz war eine fantastisch organisierte, blitzsaubere Hölle gewesen. Das Essen war schlecht, aber es wurde regelmäßig verteilt. Wer umkam, wurde am Morgen abgeholt. Wer krank wurde, verschwand. Wer vergast wurde, schrie nicht. Wer die Gaskammern vergessen konnte, konnte leben. Aber in Belsen war es anders. Die SS bekamen wir kaum noch zu sehen. Es gab keine Appelle und keine Ordnung. Denn da war nichts als Heide und Hunger und Menschen, die der Hunger durcheinander scheuchte wie Hühner. Und es gab weder Wasser noch Hoffnung. Denn dass die Alliierten am Rhein standen, bedeutete nichts mehr für uns. Wir hatten Typhus im Lager. Und es hieß, ehe sie kommen, sprengt uns die SS in die Luft. Lies Gosens, Annes Freundin aus Amsterdam, sagte den Journalisten in Jerusalem, ich bin 1944 mit meinen Eltern nach Belsen gebracht worden. Als es Winter wurde, hörte ich eines Tages im Nachbarblock des Lagers, der von dem unseren nur durch einen Drahtverhau getrennt war, seien Anne und Margot Frank gesehen worden. Ich wartete, bis es Nacht war. Dann schlich ich mich hin zum Drahtverhau und rief leise in die Finsternis: Ist dort jemand? Eine Stimme kam zurück: Ich bin hier. Ich bin Frau Van Daan. Wir hatten die Van Daans in Amsterdam gekannt und ich fragte sie, ob Anne nicht einmal an den Zaun kommen könne. Ich wartete und fror in der Finsternis, aber plötzlich hörte ich eine Stimme. Lies! Lies, wo bist du denn? Es war Anne. Und ich lief der Stimme nach und jetzt sah ich sie hinter dem Drahtverhau. Sie war in Lumpen. Ich sah ihr mageres, eingefallenes Gesicht in der Dunkelheit. Ihre Augen waren sehr groß und wir weinten und weinten. Denn jetzt war nur noch der Drahtverhau zwischen uns, sonst nichts, auch kein Unterschied mehr. Ich sagte Anne, dass meine Mutter gestorben war und mein Vater im Sterben lag. Und Anne sagte, sie wisse nichts von ihren Eltern. Aber es war doch noch ein Unterschied zwischen uns. In unserem Block waren Pakete angekommen vom Internationalen Roten Kreuz. Anne aber hatte gar nichts. Und ich rief leise hinüber, Anne, komm morgen wieder, ja? Vielleicht kann ich dir etwas geben. Und Anne rief, ja, morgen, ich komme. Auch Frau Lett aus Amsterdam hat Anne in Beelzen gesehen. Es war im Februar 1945, als ich sie sah. Sie rief herüber, Margot sei krank, aber ihr selbst gehe es noch gut. Dabei sah sie bleich und verhungert aus und ich sagte, lauf nicht weg, Anne, warte. Ich rannte in die Baracke und packte zusammen, was ich fand. Brot und ein altes Kleid und ein Stück Seife. Aber es war weit bis zum Drahtverhau. Und wir Frauen überlegten, wie wir das Bündel hinüberwerfen könnten. Da kam ein Mann vorbei, der war groß und ich sagte, Herr Brill, sagte ich, bitte werfen Sie doch das Bündel hinüber. Dort steht das Kind, sehen Sie? Herr Brill zögerte zuerst und wusste nicht, ob er es wagen dürfe, denn der Wachtposten konnte uns sehen. Aber er überwand sich, wie er das Kind sah. Es überwand uns ja alle. Er nahm das Bündel und holte aus, und dann warf er es in hohem Bogen hinüber. Aber Frau Lett unterbrach sich in diesem Augenblick. Sie schaute mich an und sagte plötzlich mit bitterer Stimme, warum erzähle ich Ihnen das alles? Was wollen Sie denn? Sie sind Deutsche. Eine Freundin von mir war in Deutschland und sie hat mir aus Freiburg geschrieben. Die Leute sagen, es ist nicht wahr. Sie wissen nichts und wollen nichts wissen. Sie wollen sich distanzieren. Was soll ich denn da noch erzählen? Ich bin von Amsterdam nach Beelzen gefahren und war in der Heide. Am ersten Morgen telefonierte ich mit einem Mann aus Celle. Ich fragte ihn, ob er Leute kenne, die noch etwas wüssten aus dieser Zeit, aber der Mann sagte, sie werden auf eine Mauer stoßen, sie werden sehen, dass niemand etwas weiß. Der Mann hat nicht recht gehabt. Die Leute schweigen und das Schweigen liegt wie eine Glasschicht über der Heide, aber die Schicht ist durchsichtig und es ist möglich, sie zu durchbrechen. Es bedarf gar keiner Tricks. Und ich glaube jetzt, dass dieses Schweigen gebrochen werden muss. Denn es ist kein Schweigen mehr, sondern ein Trauma. Ich habe mit drei Menschen gesprochen an diesem Tage. Zuerst mit einer Frau, die seit Jahren an einer Chronik des Landkreises Celle schreibt. Sie sagte, ich bin in allen Dörfern herumgekommen nach dem Kriege. Und ich kann Ihnen versichern, niemand hat etwas gewusst. Es war alles geheim. Ich habe ja auch hier gewohnt. Ich war bis 1945 Schriftleiterin einer Zeitung und mir war nicht das Geringste von dem Lager bekannt. Meinen zweiten Besuch machte ich bei Herrn Rump, einem pensionierten Beamten, der heute auf einem Dorf wohnt. Ich hab's gewusst. Man hatte doch die Eisenbahnzüge von Menschen gesehen, die durch die Heide fuhren. Und ich hatte meiner vorgesetzten Behörde gemeldet, was ich gesehen hatte und was die Leute in der Gegend redeten. Aber es ist keine Antwort gekommen. Nicht ein Wort. Ich fuhr mit Herrn Rump in die Heide. Der Weg führte durch Dickicht und hohen, flüsternden Föhrenwald. Und es war Juni und die Lupinen blühten im Dickicht und wir hörten den Kuckuck. Über den Massengräbern des Konzentrationslagers erheben sich flache Hügel, auf denen Heidegras wächst. Einige sind auch mit kniehohen Kiefern bepflanzt. Herr Rump führte mich dahin, wo die Baracken gestanden hatten. Da sieht man im Gebüsch der Kiefern und Birken große, viereckige Flecke auf dem Heideboden. Man hat die Baracken niedergebrannt vor 12 Jahren, doch das Gras in der Heide wächst langsam und die Spuren der nackten Füße zwischen den Barackenwänden sind nicht verwischt. Ringsum ist Heide und Gras, auf diesen viereckigen Flecken aber wuchert nur struppiges Moos. Im Juni ist es von rostroter Farbe. Herr Rump brachte mich mit Herrn Körner zusammen, der in Bergen bei Belsen wohnt. Und so hatte ich am Abend mein drittes Gespräch. Natürlich habe ich es gewusst. Wir sahen doch die Züge. Sie kamen Tag für Tag. Und die Züge bestanden aus offenen Waggons. Bis zur Brust ungefähr. Und darin steckten die Menschen, die sie in den letzten Monaten noch nach Belsen schleppten. Sie steckten in den Waggons wie Grubenholz. Man sah ja auch die SS. Und einmal im März 45, da kam ich in die Wirtschaft dahin und wollte ein Glas Bier trinken. Und erst wie ich trinken wollte, merkte ich, wie es in der Gaststube stank. Und ich fragte die Wirtin, was riecht denn hier so? Und die Wirtin sagte, seien Sie still, das Fenster hat offen gestanden und drüben. Und sie zeigte das Fenster nach Belsen hinüber. Drüben verbrennen sie wieder welche. Es geht schon den ganzen Tag. Da dachte ich, du musst doch mal sehen. Und ich nahm mir mein Rad und fuhr nach Belsen hinüber. Da stand ein Zug an der Rampe. Und die SS schrie rüber, weitergehen. Na, ich ging ein paar Schritte und schob das Rad, aber sie hatten ja mit dem Zuge zu tun und ich blieb wieder stehen. Und sah, wie sie die Menschen auf die Rampe trieben. Die Toten blieben in den Waggons zurück. Aber die noch gehen konnten, die trieben sie über die Rampe und dann die Straße hinunter zum Lager. Und ich sah, wie zwei junge Juden einen alten Mann mit sich führten. Und sie stützten ihn und seine Füße bewegten sich langsam durch den Sand. Er sah wie ein Priester aus, denn er hatte einen langen Bart und oder wie ein Prophet. Und der Kopf hing ihm hinten über, sodass seine Augen den Himmel anstarrten. Und die beiden Jungen führten ihn und beobachteten ihn von der Seite. Und so merkten sie nicht, dass sich seine Beine plötzlich nicht mehr bewegten. Eine andere Veränderung war nicht mit ihm vorgegangen. Nur seine Beine bewegten sich plötzlich nicht mehr. Und sie stützten und führten den Toten, bis er mit einem Male vornüber sagte. Da schrie er es wieder, gehen Sie weiter. Und ich merkte es nicht, dass sie mich meinen, bis plötzlich einer gerannt kam. Da nahm ich mein Rad und fuhr fort. So kamen sie um. In Belsen, in der Lüneburger Heide, mitten in Deutschland. Frau Burg aus Amsterdam sagte mir, Margot Frank ist Ende Februar oder Anfang März gestorben. Sie lag krank in unserer Baracke. Ich weiß nicht, ob es Typhus war oder nur Fieber und Schwäche. Tagelang lag sie im tiefsten Koma. In einer solchen Ohnmacht ist sie aus dem Bett gestürzt und als wir sie aufheben wollten, war sie tot. Auch Anne war damals schon krank und wir haben ihr vom Tod ihrer Schwester nichts gesagt. Aber nach einigen Tagen hat sie es von selbst gespürt. Und bald darauf ist auch sie gestorben. Ruhig und in dem Gefühl, dass ihr nichts Böses geschehe. Und Renate Lank aus London hat mir am Ende gesagt, in Auschwitz hatten wir sichtbare Feinde gehabt. Die Gaskammern, die SS und die Brutalität. Aber in Belsen waren wir uns selbst überlassen. Da half uns nicht einmal mehr der Hass. Wir hatten nur uns und unsere verdreckten Leiber, den Durst, den Hunger und die Leichen. Die Leichen ringsum, die uns zeigten, wie wenig ein Leben ist. Da war es eine übermenschliche Anstrengung, am Leben zu bleiben. Typhus und Schwäche, na ja. Ich glaube aber bestimmt, dass Anne Frank am Tod ihrer Schwester gestorben ist. Es lässt sich schrecklich leicht sterben, wenn man allein im KZ ist. Meine Zeugen haben gesagt, was zu sagen ist. Der Bericht ist zu Ende. Die Spur eines Kindes kam zutage, eine zarte Fährte und der Schatten des schwärzesten Traums. Annes Tagebücher sind in einer Blechkassette aufbewahrt in Amsterdam. Ich habe sie gesehen. Da liegen die Hefte und hunderte von losen Blättern, auf die sie Geschichten geschrieben hat. Und schließlich liegt bei ihren Papieren auch noch der Anfang eines Romans. Er sollte Kadis Leben heißen, aber Kadi sollte frei leben und nur von Mary, ihrer Freundin, ist gesagt, sie sei eine Jüdin und sie sollte von den Deutschen verschleppt werden. Zu welchem Ende ist aus dem Fragment nicht zu erkennen. Über den Anfang dieses Romans hat Anne geschrieben: Ich habe viele Ideen und ich bin dabei, sie zusammenzustellen. Aber da ich kein Papier mehr habe, schreibe ich nun einmal von hinten. Und sie nahm ihre Tagebuchklatte, die letzte, in der sie geschrieben hat, drehte sie um und nun begann der Roman im selben Heft und Tagebuch und Roman liefen aufeinander zu. Irgendwann einmal würden sie in der Mitte des Hefts zusammenstoßen. In Annes letzter Tagebucheintragung in diesem Heft heißt es: Liebe Kitty, ein Bündelchen Widerspruch. Das ist der letzte Satz meines vorigen Briefes an dich. Kannst du mir erklären, was das ist? Was bedeutet Widerspruch? Hat es wie viele Worte zwei Bedeutungen? Widerspruch von innen und Widerspruch von außen? Und die letzte Szene ihres Romans beschreibt, wie Mary verhaftet und von deutschen Soldaten verschleppt wird und wie Kadi, Marys Freundin, des Nachts an sie denkt. Warum hatten sie Mary mitgenommen und sie durfte hierbleiben? Warum war Mary für das schrecklichste Schicksal bestimmt und sie für die Freude am Leben? Was war denn für ein Unterschied zwischen ihnen? Was hatte Mary verbrochen? Das furchtbarste Unrecht war geschehen. Und plötzlich sah sie Mary vor sich. Ihre kleine Gestalt, ihre Augen, ihre Lumpen, ihr verfallenes, abgemagertes Gesicht. Da war Kadis Kraft zu Ende. Sie fiel auf die Erde und weinte. Und in ihren Ohren donnerte es gegen die Türen. Und die Soldaten kamen und sie hörte die Kinder schreien. Und dazwischen sah sie Mary in ihrer Not. Da fühlte Kadi, dass sie mit einem Male selbst Mary war. Das ist das Ende des Romanfragments. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn ihr Roman und ihr Tagebuch wirklich einmal eines Tages in der Mitte des Hefts zusammengestoßen wären. Es ist nicht dazu gekommen. Eine Handvoll Seiten zwischen diesen beiden letzten Eintragungen blieb leer. Ellie und Miep haben Annes Papiere gefunden, in der Woche nach dem Einfall der Polizei in der Prinzengracht. Miep sagte: Es war furchtbar, als ich hinaufkam. Kein Mensch mehr. Die Zimmer sahen mit einmal so entsetzlich groß aus. Und Ellie hat mir gesagt: Der Tisch war noch gedeckt. Teller, Tassen, Löffel. Aber alles war leer. Und ich wagte keinen Schritt in meiner Angst. Und da sah ich die Papiere auf dem Boden und ich sagte zu Miep: Schau, Miep, das hat Anne geschrieben. Und wir hockten uns auf den Boden und blätterten in den Papieren und sie waren alle von Anne. Auch die Hefte und die Zettel aus dem Büro. Und wir sammelten sie ein und nahmen sie mit uns hinunter und unten schlossen wir sie ein. Miep und Ellie haben Annes Papiere damals nicht gelesen, sagten sie mir. Sie haben nur in den Heften geblättert und als Herr Frank nach dem Krieg allein zurückkehrte, übergaben sie sie ihm. So blieb diese Stimme bewahrt, eine von den Millionen, die verstummt sind, vielleicht die schwächste von allen. Sie sagt, wie diese Millionen gelebt, gesprochen, gegessen haben, und sie überdauerte das Geschrei der Mörder und überflügelte die Stimmen der Zeit.